Zum Internationalen Tag der Hebamme 2016 fand am 25. Mai im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Veranstaltung statt. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der Ministerien, zentralen Organe und der Massenmedien sowie der Vertreter des UNO-Bevölkerungsfonds, der Leiter des Büros dieser Organisation, Mitglieder der Vertretungen weiterer internationaler Organisationen, diplomatische Vertreter und Beamten der Botschaften verschiedener Länder in der DVRK nahmen daran teil. Nach den Ansprachen gab es mehrere Vorträge in verschiedenen Themen, wie unentbehrliche Pflege der Schwangeren und Wöchnerinnen durch die Hebamme in der Entbindungsstation. Die Teilnehmer sahen sich dann die Darbietungen der hygienischen Propagandagruppe der Schüler an.